13. September, 23.56 Uhr. Ich habe es allein begonnen und ich werde es allein zu Ende bringen. Ich selber muss die Versuchsperson des Experimentes sein. Bin ich geschickt? Schreib ich auf, ob alles glückt? Notier, was ich hier an Veränderung spür. Werd ich verstehen, meine Welt mit anderen Augen sehen? Uhr. Ich habe 100 Milliliter des Elixiers JH7 getrunken. Bitterer Geschmack, brennt auf der Zunge, warmes Gefühl in der Kehle. Die Hitze verbreitet sich schnell durch meine Venen. Leicht euphorisches Gefühl. Leicht schwindlig. Keine auffälligen Veränderungen im Verhalten. Nun ist es vollbracht. Nichts blieb unbedacht, nur die Zeit allein findet insgeheim und bewahrt. Oh Gott! Was ist das? Etwas passiert hier, ist es geglückt? Etwas verschlingt mich, ich werde zerdrückt, zerreißt mich und frisst mich und macht mich verrückt! Plötzlich ist etwas da, so ein Schmerz unsagbar. Plötzlich ist dein Stich, irgendwas tötet mich. Plötzlich ist abgeätzt. Was passiert? Sterb ich jetzt? Oh mein Gott, sieh mich hier, welch ein Tier. Wer ist die Kreatur vor mir? Frei! Mitternacht. Unerwartete Entwicklung.